führt den Weg uns durch das Land. Leuchtet, hörst du unser Chor. Die roten Fünken um den Arm, sie leuchten hell durch jene Nacht. Die Runen blitzen hell am Kragen, hört den Juden wie Allah. Tausend Mann ziehen voran, unsere Waffen führen den See. Lasst sie sprechen, lasst uns hören, wenn dem Feinde Recht geschieht. Ein ganzes Volk wird losmarschieren, ein ganzes Heer und eine Macht. Denn der Führer hat befohlen, zieht ihr Brüder durch die Nacht. Kampf wird siegreich sein, sei's mit Bomben und mit Fliegern, getreu zu unserem Heut. Tausend Mann haben ein Ziel, tausend Räder rollen zum Sieg. Für des Reiches guten Willen geht es in den großen Krieg. Das Zeichen, es hält uns voran, gibt uns Mut und die Kraft. Kameraden, Mann für Mann, wir haben es bald geschafft. Für die Nation steht ihr hier, ihr seid stark, mutig und stolz. Zur Elite auserkoren, reines Blut, arisch und deutsch. Sie verachten und sie spucken auf euch und eure Gräber, eure eigenen Enkelkinder sind die größten Reichsverräter. Sie standen an der Front, zum Teil die eigenen Väter. Und euer Dank ist der Verrat, ihr Spalter und Zertreter. Auch wir werden gehasst, weil wir noch heut treu zu euch stehen. Wir schätzen euren Kampf, könnt ihr die Deutschen fallen sehen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, auch wenn man uns unterschätzt. Wir bleiben euch treu, treue Brüder der Waffe. SS. Vorwärts Richtung Front, so was wie Feigheit gab es nicht. Sie blieben stehen, egal was kommt, und sahen dem Tod oft ins Gesicht. Sie waren wie Brüder, unsere Männer, sei's die Angst oder der Streit. Sie hielten treu und fest zusammen, bei jeder Kleinigkeit. Sie hatten nur ein Ziel und wollten dafür alles geben. Und so manch ein Kamerad verlor dabei schrecklich sein Leben. Doch sie mussten weiterziehen, keine Rücksicht auf Verluste. Es fiel ihnen zwar schwer, doch sie sahen keinen Nutzen. Man hatte sie eiskalt belogen. Sie waren das Machtwerkzeug der Politik und einem Größenwahn. Dafür gaben sie ihr Leben, über 100.000 Mann. Sie sind gefallen an den Wunden, sind krepiert am Stahldraht. Hatten keinen Sinn gefunden, doch Rückzug gleich dem Verrat. Und so starben sie dahin, und das in fremden Interessen. Doch wir bleiben euch getreu, werden euch nie mehr vergessen. Sie verachten und sie spucken auf euch und eure Gräber, eure eigenen Enkelkinder sind die größten Reichsverräter. Sie standen an der Front, zum Teil die eigenen Väter. Und euer Dank ist der Verrat, ihr Spalter und Zertreter. Auch wir werden gehasst, weil wir noch heut treu zu euch stehen. Wir schätzen euren Kampf, könnt ihr die Deutschen fallen sehen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, auch wenn man uns unterschätzt. Wir bleiben euch treu, treue Brüder der Waffe. SS.